Zum markttransaktischen Gründungstag der DIVJK fanden in den DIVJK-Vertretungen in Äquatorialguinea, Ägypten, Guinea, Nigeria, Algerien, Äthiopien, Tschechien, Rumänien, Österreich, Italien, Deutschland, Bulgarien, Polen, Spanien, Schweden, Brasilien und Peru die Festbankette, Foto- und Bücherausstellungen und Filmvorführungen statt. An den Stehen Seiten der Veranstaltungsorte hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und das Bild, in dem sie zusammen sind. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und Kim Jong-un, ihre unvergänglichen klassischen Werke und die Bücher und Fotos über die stolzvolle Realität der DIVJK zu sehen. Bei den Filmvorführungen wurden die DIVJK-Filme wie das Feuerwerk der großen aufblendenden Markt und die Kinderklinik Ongnu gezeigt. Zu den Veranstaltungen wurden die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Mitglieder der Juche-ideologischen Organisationen und der Organisationen für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk in den betreffenden Ländern eingeladen und daran nahmen die Mitarbeiter der Vertretungen der DIVJK teil.